Deutschlandfunk. Hörspiel. Seit Jahren beschäftigt sich der Hörspielregisseur Ulrich Gerhardt mit dem Werk von Thomas Bernhard. Für den Deutschlandfunk hat er die Erzählung Beton als Hörspiel eingerichtet und inszeniert. Gerade bei Texten des großen Österreichers ist Gerhardts puristischer Inszenierungsstil, seine verobjektivierende Schnitttechnik dazu angetan, die bernhardschen langen Satzperioden, seine sich in Schleifen wiederholende Suada zu konturieren. Das Stück entzieht sich dem subjektiven Zugriff des Regisseurs und die bernhardsche Sprache kommt zum Leuchten. In der Hauptrolle hören Sie Peter Simonischek. Im Anschluss an das Hörspiel bringen wir wieder unseren monatlichen Hörspielkalender mit Frank Olbert. Beton von Thomas Bernhard. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Von März bis Dezember schreibt Rudolf. Während ich, was in diesem Zusammenhang gesagt sein muss, große Mengen Prednisolon einzunehmen hatte, um einen zum dritten Mal akut gewordenen Morbus Böck entgegenzuwirken, trug ich alle nur möglichen Bücher und Schriften von und über Mendelssohn Bartholdy zusammen, suchte alle möglichen und unmöglichen Bibliotheken auf, um meinen Lieblingskomponisten und sein Werk von Grund auf kennenzulernen. Und so mein Anspruch, mit dem leidenschaftlichsten Ernst für ein solches Unternehmen wie das Niederschreiben einer größeren wissenschaftlich einwandfreien Arbeit, vor welcher ich tatsächlich schon den ganzen vorausgegangenen Winter die größte Angst gehabt habe, alle diese Bücher und Schriften auf das Sorgfältigste zu studieren, war mein Vorsatz gewesen und erst darauf endlich nach diesem gründlichen, dem Gegenstand angemessenen Studium, genau am 27. Jänner um 4 Uhr früh, diese meine, wie ich glaubte, alles bisher von mir die sogenannte Musikwissenschaft betreffende, von mir aufgeschriebene, veröffentlichte sowie nicht veröffentlichte, weit zurück und unter sich lassende, schon seit 10 Jahren geplante, aber immer wieder nicht zustande gekommene Arbeit angehen zu können. Nach der für den 26. bestimmten Abreise meiner Schwester, deren wochenlange Anwesenheit im Peis kam, selbst den geringsten Gedanken an eine Inangriffnahme meiner Arbeit über Mendelssohn Bartholdy in seinen Ansätzen sogleich zunichte gemacht hatte. Am Abend des 26., als meine Schwester tatsächlich und endlich abgereist war, mit allen aus ihrer krankhaften Herrschsucht und aus ihrem sie selbst am meisten verzehrenden, andererseits sie tagtäglich neu belebenden Misstrauen gegen alles und in erster Linie gegen mich und den daraus resultierenden Fürchterlichkeiten, war ich mehrere Male aufatmend durch das Haus gegangen, um es einmal gut durchzulüften und schließlich in Anbetracht der Tatsache, dass schon der nächste Morgen der 27. sein wird, daran gegangen, alles für mein Vorhaben herzurichten. Die Bücher, die Schriften, die Berge von Notizen und die Papiere, alles auf meinem Schreibtisch genau jenen Gesetzen unterzuordnen, die schon immer die Voraussetzung waren für einen Arbeitsbeginn. Wir müssen allein und von allen verlassen sein, wenn wir eine Geistesarbeit angehen wollen. Wie nicht anders zu erwarten, hatte ich nach den Vorbereitungen, die mich über 5 Stunden von 8:30 Uhr am Abend bis 2:30 Uhr in der Früh in Anspruch genommen hatten, den Rest der Nacht nicht geschlafen. Vor allem quälte mich fortwährend der Gedanke, meine Schwester könne aus irgendeinem Grund zurückkommen und meinen Plan zunichte machen. Sie war in ihrem Zustand zu allem fähig. Der kleinste Zwischenfall, die geringste Störung, sagte ich mir, und sie bricht ihre Heimreise ab und kehrt um und ist wieder da. Es ist nicht das erste Mal, dass ich sie an den Wiener Zug gebracht und für Monate verabschiedet habe und 2 oder 3 Stunden später war sie wieder in meinem Haus, um zu bleiben, solange es ihr beliebte. Ich horchte die ganze Zeit wachliegend, ob sie nicht an der Tür sei. Abwechselnd horchte ich, ob meine Schwester an der Tür sei, dachte dann wieder an meine Arbeit. Vor allem, wie ich diese Arbeit beginnen werde, was der erste Satz dieser Arbeit sein wird. Denn ich wusste noch immer nicht, wie dieser erste Satz lauten solle. Und bevor ich nicht weiß, wie der erste Satz lautet, kann ich keine Arbeit anfangen und so quälte es mich, die ganze Zeit zu horchen, ob meine Schwester nicht wieder zurückgekommen sei und was für einen ersten Satz ich über Mendelssohn Bartholdy zu schreiben habe. Immer wieder horchte ich und war verzweifelt und immer wieder dachte ich über den ersten Satz meiner Arbeit über Mendelssohn nach, genauso verzweifelt. Schließlich aber musste ich doch aus Erschöpfung eingenickt sein. Als ich erschrocken aufwachte, war es 5 Uhr. Ich hatte um 4 Uhr mit meiner Arbeit anfangen wollen, jetzt war es 5. Über diese unvorhergesehene Nachlässigkeit, besser noch Disziplinlosigkeit meinerseits, war ich erschrocken. Naturgemäß war die Finsternis noch die größte. Ich vergewisserte mich, ob ich auch tatsächlich allein im Haus bin. Außer meinem eigenen Pulsschlag hörte ich nichts. Mit einem Glas Wasser schluckte ich die mir von meinem Internisten vorgeschriebenen 4 Prednisolon-Tabletten und glättete das Papierblatt, das ich vor mich hingelegt hatte. Ich werde mich beruhigen und anfangen, sagte ich mir. Immer wieder sagte ich mir, ich werde mich beruhigen und anfangen. Aber als ich es an die 100 Mal gesagt hatte und ganz einfach nicht mehr hatte aufhören können, das zu sagen, gab ich auf. Ich stand auf und verließ fluchtartig meinen Schreibtisch. Ich war mir bewusst, dass ich mich einem Thema ausgeliefert habe, das mich möglicherweise vernichten wird. Aber ich hatte doch geglaubt, wenigstens den Anfang meiner Arbeit machen zu können an diesem Morgen. Ich hatte mich getäuscht. Obwohl sie gar nicht mehr da war, fühlte ich doch an allen Ecken und Enden des Hauses noch meine Schwester, welche das geistfeindlichste Wesen ist, das sich denken lässt. Allein der Gedanke an sie macht alles Denken in mir zunichte, hat immer alles Denken in mir zunichte gemacht, hat alle meine Geistespläne im Keim erstickt. Sie ist längst fort und beherrscht mich noch immer, dachte ich. Auch in dem Vorhaben, über Jennifer etwas zu schreiben, war ich gescheitert. Das war Ende Oktober, kurz bevor meine Schwester ins Haus gekommen ist, sagte ich mir. Jetzt scheitere ich auch an Mendelssohn Bartholdy. Und ich scheitere sogar jetzt, wo meine Schwester gar nicht mehr da ist. Selbst die Skizze über Schönberg habe ich nicht zu Ende gebracht. Sie hat sie mir vernichtet, sie hat sie mir zuerst zerstört und dann endgültig vernichtet, indem sie genau in dem Augenblick in mein Zimmer eingetreten ist, in welchem ich glaubte, die Skizze zu Ende schreiben zu können. Und nichts ist so zerbrechlich wie die Musik, welcher ich mich tatsächlich in den letzten Jahren ausgeliefert habe. Zuerst hatte ich mich der praktischen Musik ausgeliefert, dann der theoretischen, zuerst die praktische bis zum Äußersten praktiziert, dann die theoretische. Aber meine Schwester und alle ihr ähnlichen Menschen, deren Unverständnis mich Tag und Nacht verfolgt, hat alle meine Pläne zunichte gemacht. Jennifer hat sie mir zerstört, Moses und Aaron, meine Schrift über Rubinstein, überhaupt alles und jedes, das mir heilig gewesen ist. Es ist furchtbar. Kaum bin ich zu einer musikalischen Geistesarbeit fähig, taucht meine Schwester auf und zerstört sie mir. Als ob sie alles darauf richtete, meine Geistesarbeit zu zerstören. Als ob sie in Wien fühlte, dass ich hier in Peiskamp ein Thema anzugehen im Begriff bin. Wenn ich das Thema angehen will, taucht sie auf und zerstört es mir. Die Menschen sind dazu da, den Geist aufzuspüren und ihn zu vernichten. Sie fühlen, ein Kopf ist bereit zu einer Geistesanstrengung und reisen herbei, um diese Geistesanstrengung im Keim zu ersticken. Wie viele Schriften habe ich angefangen und dann, weil meine Schwester aufgetaucht ist, verbrannt, in den Ofen geworfen bei ihrem Auftreten. Kein Mensch sagt so oft wie sie, ich störe doch nicht. Ein Hohn, wenn das ein Mensch fortwährend auf der Zunge führt, der immer gestört hat und immer stören wird und dessen Lebensaufgabe es zu sein scheint, zu stören. Alles und jedes zu stören und damit zu zerstören. Und letzten Endes zu vernichten und immer wieder das zu vernichten, was mir als das Allerwichtigste erscheint auf der Welt. Ein Geistesprodukt. Unsere jüngere Schwester war ganz anders. Aber sie ist seit 30 Jahren tot und es ist unsinnig, sie heute mit meiner Älteren zu vergleichen. Die kränkelnde und kranke und schließlich Tote mit der immer gleich gesunden, alles um sie herum beherrschenden. Auch ihr Mann hatte sie nur 2,5 Jahre ausgehalten. Dann flüchtete er aus ihrer Umklammerung nach Südamerika, nach Peru, um sich nie wieder bei ihr zu melden. Was sie anrührte, zerstörte sie und sie hat zeitlebens versucht, mich zu zerstören. Sie tritt auf, wann sie will, sie geht, wann sie will, sie tut, was sie will. Sie heiratete den Realitätenvermittler, ihren Mann, um ihn nach Peru zu vertreiben und das Realitätenvermittlungsgeschäft zur Gänze an sich zu reißen. Sie ist ein Geschäftsmensch. Darauf war sie schon als ganz kleines Kind angelegt. Auf die Geistesverfolgung und die mit dieser eng einhergehende Geldvermehrung. Dass wir dieselbe Mutter haben, habe ich nie begreifen können. Tatsächlich liegt sie in ihrer Wiener Wohnung bis 11:30 Uhr vormittags im Bett und geht erst gegen 13:30 Uhr ins Imperial oder Sacher essen, wo sie ihren Tafelspitz zerlegend und schluckweise ihren Rosé trinkend mit den verkommenen Fürsten und überhaupt allen möglichen und unmöglichen kaiserlichen Hoheiten ihre Geschäfte macht. Mich ekelt vor ihrer heutigen Existenz. Auch an diesem Abreisetag hatte sie ihr Zimmer vollkommen unaufgeräumt hinterlassen, so dass ich mich schon gleich bei seinem Anblick vor der erst am darauffolgenden Wochenende kommenden Frau Kienensberger, die seit über 10 Jahren das Haus in Ordnung hält, genierte. Alles lag wild durcheinander auf 3 großen Haufen, die Bettdecke auf dem Boden. Und tatsächlich war ihr Geruch noch immer im ganzen Haus. Mich ekelte vor diesem Geruch. Sie hat auch meine jüngere Schwester auf dem Gewissen, denke ich oft. Denn auch sie hatte vor ihrer älteren Schwester fortwährend Angst gehabt. In ihrer letzten Zeit wahrscheinlich tatsächlich Todesangst. Mein Vater hatte sie noch am ehesten bändigen können, aber meine Mutter war ihr erbarmungslos ausgeliefert. Als unsere Mutter gestorben war, hatte meine Schwester Wir waren noch am Grab gestanden, mit gröbster Rohheit vor sich hingesagt. Sie hat sich selbst umgebracht, sie war einfach zu schwach zum Leben. Die einen sind stark, die anderen sind schwach, waren ihre Wörter, wie wir aus dem Friedhof herausgegangen sind. Aber ich muss mich von meiner Schwester befreien, sagte ich mir jetzt und ging in den Hof hinaus. Ich atmete tief ein, was augenblicklich einen Hustenanfall bewirkte. Sofort trat ich wieder ins Haus und ich musste mich auf den Sessel unter dem Spiegel setzen, um meiner Ohnmacht zuvorzukommen. Nur langsam erholte ich mich von dem Kälteeinbruch in meine Lungen. Ich nahm 2 Glycerintabletten und in einem 4 von den Prednisolonpillen. Ruhe, Ruhe, sagte ich vor mich hin. Dabei beobachtete ich die Maserung des Fußbodens, die Lebenslinien der Lärchenbretter. Diese Beobachtung brachte mich wieder ins Gleichgewicht. Vorsichtig stand ich auf und ging wieder in den ersten Stock. Vielleicht gelingt es mir jetzt, mit meiner Arbeit anzufangen, dachte ich. Aber gerade als ich mich hinsetzte, fiel mir ein, dass ich noch nicht gefrühstückt habe und ich stand wieder auf und ging in die Küche hinunter. Ich nahm Milch und Butter aus dem Eiskasten, die englische Marmelade stellte ich dazu auf den Tisch und schnitt mir 2 Brotscheiben vom Wecken herunter. Ich stellte mir das Teewasser auf und setzte mich dann, als ich alles für mein Frühstück hergerichtet hatte, an den Tisch. Aber diese Tatsache, die aus dem Eiskasten herausgenommene Butter und das aus der Schublade herausgenommene Brot essen zu müssen, deprimierte mich. Ich machte nur einen einzigen Schluck und verließ die Küche. Hatte ich es schon nicht mehr ausgehalten, jeden Tag mit meiner Schwester zu frühstücken, so hielt ich es jetzt nicht aus, allein zu frühstücken. Es ekelte mich vor dem Frühstück mit meiner Schwester genauso, wie es mich jetzt ekelte, allein zu frühstücken. Du bist wieder allein, du bist wieder allein, sei glücklich, sagte ich mir. Aber das Unglück ließ sich auf diese plumpe Weise nicht übertölpeln. So einfach und mit einer solchen geradezu schamlosen Taktik lässt sich das Unglück nicht zum Glück machen. Mit vollem Magen hätte ich ja überhaupt nicht mit meiner Schrift über Mendelssohn Bartholdy anfangen können, dachte ich. Wenn, so nur mit dem leeren Magen. Der Magen muss leer sein, will ich eine Geistesarbeit wie diese über Mendelssohn Bartholdy anfangen. Wie habe ich auf die Idee kommen können, anzufangen nach dem Frühstück, sagte ich mir. Der leere Magen ermöglicht das Denken, der volle knebelt es, wirkt es von vornherein ab. Aber jetzt war meine Schwester schon weit über 24 Stunden aus dem Haus und ich war weiter denn je davon entfernt, mit meiner Arbeit anfangen zu können. Das Unglück ist, dass sie das Recht hat, jederzeit, wann sie will, in meinem Haus ihr Quartier aufzuschlagen. Dieser fürchterliche Passus im Testament meines Vaters ist für mich entsetzlich. Sie meldet sich ja meistens überhaupt nicht an. Ist auf einmal da, geht, als ob es zur Gänze ihr gehörte, durch mein Haus, in welchem sie ja nur ein Wohnrecht hat. Aber dieses Wohnrecht ist ein lebenslängliches und es ist nicht räumlich beschränkt. Und wenn es ihr einfällt, irgendwelche zwielichtigen Freunde mitzubringen, kann ich dagegen nichts tun. Sie breitet sich in meinem Haus, als ob es ihr allein gehörte, aus und verdrängt mich und ich habe nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren. Ich müsste ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderer Mensch sein. Dann weiß ich nicht, bleibt sie 2 Tage oder 2 Stunden oder 4 oder 6 Wochen oder überhaupt mehrere Monate, weil es ihr in der Stadt auf einmal nicht mehr gefällt und sie sich die Landluft verschrieben hat. Wie sie, mein lieber kleiner Bruder, sagt, davor ekelt es mich. Mein lieber kleiner Bruder sagt sie, jetzt bin ich in der Bibliothek, nicht du. Und sie fordert tatsächlich, dass ich selbst, wenn ich schon eingetreten bin oder überhaupt schon längere Zeit vor ihr in der Bibliothek gewesen bin, die Bibliothek augenblicklich verlasse. Mein lieber kleiner Bruder, was hast du davon, dass du diesen ganzen Unsinn studiert hast? Krank bist du davon, schon fast verrückt, eine traurige, komische Figur, hat sie am letzten Abend gesagt, um mich zu verletzen. Seit einem Jahr faselst du von Mendelssohn Bartholdy, wo ist dein Werk, sagte sie. Du gehst nur mit Toten um und ich mit den Lebenden. Das ist der Unterschied. Du sitzt hier in deinem Haus, das nichts anderes als eine Gruft ist und pflegst den Umgang mit den Toten, mit Mutter und Vater und unserer unglücklichen Schwester und mit allen deinen sogenannten Geistesgrößen. Es ist erschreckend. Tatsächlich hat sie recht, denke ich jetzt. Sie sagt die Wahrheit. Mit der Zeit habe ich mich vollkommen in dieser Gruft, die mein Haus ist, verrannt. Ich stehe in der Früh in der Gruft auf und renne den ganzen Tag in der Gruft hin und her und lege mich spät in der Nacht schlafen in dieser Gruft. Dein Haus, rief sie mir ins Gesicht, deine Gruft. Sie hat ja recht, sagte ich mir jetzt. Alles, was sie sagt, stimmt. Ich gehe mit keinem einzigen lebendigen Menschen um, habe sogar den Kontakt mit den Nachbarn aufgegeben. Außer wenn ich mich mit Lebensmitteln zu versorgen habe, gehe ich ja überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Und ich bekomme auch beinahe keine Post mehr, weil ich selbst keine Briefe mehr schreibe. Wenn ich essen gehe, fliehe ich, kaum dass ich eingetreten bin und meine Mahlzeit, vor welcher es mich ekelt, gegessen habe, aus dem Gasthaus. So kommt es, dass ich kaum mehr mit einem Menschen spreche. Und ab und zu habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht mehr sprechen. Ich habe das Sprechen verlernt. ungläubig mache ich eine Sprechübung, um festzustellen, ob noch ein Laut aus mir herauskommt. Denn selbst mit der Kienesberger rede ich die meiste Zeit nichts. Die macht ihre Arbeit, ich erteile ihr keine Befehle. Manchmal habe ich sie überhaupt nicht wahrgenommen und sie ist schon wieder weg. Was bin ich für ein Mensch geworden seit dem Tod der Eltern? Fragte ich mich. Ich hatte mich auf den Vorhaussessel gesetzt und jetzt fror mich auf einmal. Das Haus war nicht leer, es war tot. Es ist eine Gruft, dachte ich. Aber sind außer mir noch andere Menschen in ihm, halte ich es überhaupt nicht aus. Wieder sah ich meine Schwester in schlechtem Lichte. Sie hatte doch nur Hohn und Spott für mich übrig. Sie machte mich, wo sie nur konnte, lächerlich. Alle Augenblicke und wenn die Gelegenheit dazu da war, vor allen anderen. So sagte sie vor einer Woche am Dienstag, als wir den sogenannten Minister, Landwirtschafts- und Kulturminister, in einem aufsuchten, der seine Villa von Grund auf hat erneuern lassen und der mir widerlicher ist als alle anderen. Vor der ganzen Gesellschaft im sogenannten Blauen Salon. Er, also ich, schreibt seit 10 Jahren an einem Buch über Mendelssohn Bartholdy und hat noch nicht einmal den ersten Satz im Kopf. Schallendes Gelächter aller dieser stumpfsinnigen Leute in ihren widerwärtig weichen Fauteuils war die Folge gewesen. Und tatsächlich fragte einer der Anwesenden, ein Internist aus Vöcklabruck, der Nachbarstadt, wer denn nun eigentlich Mendelssohn Bartholdy sei. Worauf meine Schwester teuflisch lachend das Wort Komponist ausgestoßen hat, das wiederum nur ein ekelhaftes Gelächter hervorgerufen hatte bei diesen Leuten. Die alle Millionäre und stumpfsinnig und dazu auch noch abgestandene Grafen und senile Barone sind, die Jahr aus, Jahr ein in Jahrzehnten durchgestunkene Lederhosen anhaben und ihre armseligen Tage mit Geschwätz über Gesellschaft, Krankheit und Geld ausfüllen. Ich hätte aufstehen und gehen sollen, dachte ich jetzt. Aber ich bin sitzen geblieben und habe diese sich bis in die späte Nacht hineinziehende grauenhafte Erniedrigung über mich ergehen lassen. Es wäre doch unmöglich gewesen, meine Schwester allein zu lassen in dieser Gesellschaft, die er in allem und jedem entsprochen hatte. Es waren eben alles angesehene Leute mit viel, ja mit unendlich viel Geld im Hintergrund und mit allen möglichen, die Welt in Atem haltenden Titeln. Wahrscheinlich, dachte ich jetzt, wittert sie ein Geschäft. Sie macht ja die größten Geschäfte mit diesen alten Grafen und alten Baronen, die sehr oft kurz vor dem Lebensende riesige Happen ihrer noch viel riesigeren Besitzungen abstießen, um sich und naturgemäß dadurch auch ihre Erben zu erleichtern. Wenn sie heute sagt, sie habe nach dem Tod unserer Eltern ihr Vermögen verdreifachen können, so muss ich annehmen, dass sie es nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich 3 oder 4 Mal verdreifacht hat. Denn in Geschäftsangelegenheiten hat sie mich immer belogen. Schon aus Angst, ich könnte eines Tages auf die Idee kommen, etwas von ihr zu fordern. Davor braucht sie keinerlei Angst zu haben. Was ich noch habe, reicht, solange ich lebe, denn ich lebe ja nicht mehr lang, sagte ich mir und stand vom Sessel auf und ging in die Küche. Da ich ja jetzt in meinem Vorhaben, gleich in der Frühe, mit meiner Arbeit über Mendelssohn Bartholdy anzufangen, gescheitert bin, sagte ich mir, kann ich mich ja in die Küche setzen und frühstücken. Während ich widerwillig mein Brot aß und den inzwischen kalt gewordenen Tee trank, ich hatte keine Lust mehr, einen neuen zu kochen, hörte ich mehrere Male meine Schwester sagen, komm doch zu mir nach Wien ein paar Wochen, du wirst sehen, es hilft dir, es reißt dich aus allem heraus, aus dir selbst heraus, hatte sie mehrere Male betont. Allein die Vorstellung, in Wien mit meiner Schwester zusammen sein zu müssen, verursachte mir Übelkeit. Und wenn sie 100-mal recht hat, ich werde das niemals tun. Wien ist mir verhasst. Ich laufe 2-mal die Kärntnerstraße und den Graben auf und ab und werfe dann noch einen Blick in den Kohlmarkt hinein. Das genügt, dass es mir den Magen umdreht. Seit 30 Jahren dasselbe Bild, dieselben Menschen, dieselben Stumpfsinnigkeiten, dieselben Infamien, Niederträchtigkeiten, Verlogenheiten. Sie habe sich im obersten Stockwerk ihres eigenen Hauses auf dem Graben eine 300 Meter große, vollkommen neue, luxuriöse Wohnung gebaut. Die solle ich mir anschauen. Ich denke nicht daran, dachte ich und kaute an meinem alten Brot. Du verachtest alles, hat sie gesagt, alles auf der Welt, alles das, was mir Vergnügen macht, verachtest du. Und vor allem verachtest du dich selbst. Du bezichtigst alle aller Verbrechen. Das ist dein Unglück. Das hat sie tatsächlich gesagt. Und ich hatte es nicht in dem ganzen Umfang seiner Unerhörtheit wahrgenommen. Erst jetzt ist es mir klar geworden, dass sie sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wahrscheinlich hat sie recht, dass es gut wäre, eine Zeit lang vom Peiskamm wegzugehen. Aber ich habe keine Garantie, dass ich meine Arbeit an einem anderen Ort anfangen kann, geschweige denn vorwärts bringen. Während des Nachtmahls hatte sie mehrere Male Mendelssohn Bartholdy ausgerufen, als wollte sie sich mit diesem Ausruf besonders gründlich belustigen. Wahrscheinlich, weil sie genau wusste, dass es mich jedes Mal zutiefst treffen musste. Wie kann man diesen Mendelssohn lieben, wenn es Mozart und Beethoven gibt, hat sie einmal ausgerufen. Du liebst diesen Mendelssohn Bartholdy ja nur, weil er Jude ist, sagte sie höhnisch. Und vielleicht hatte sie mit dieser unvermittelt zum ersten Mal bei ihrem letzten Besuch ausgesprochenen Bemerkung recht. Sie war aufgetaucht und hatte meine Arbeit und am Ende mich selbst beinahe ruiniert. Die Frauen tauchen auf und klammern sich an einen und ruinieren einen. Ich glaubte immer nur vollkommen allein, ohne irgendeinen Menschen meine Geistesarbeit verrichten zu können. Was ich als Irrtum herausstellen musste, aber auch, dass wir tatsächlich einen brauchen, ist wieder ein Irrtum. Wir brauchen einen Menschen dazu und wir brauchen keinen. Und einmal brauchen wir einen und einmal brauchen wir keinen. Und einmal brauchen wir einen und brauchen gleichzeitig keinen. Diese absurdeste aller Tatsachen ist mir jetzt in diesen Tagen wieder bewusst geworden. Wir wissen nie und nicht, brauchen wir einen oder brauchen wir keinen? Oder brauchen wir gleichzeitig einen und keinen? Und weil wir nie und niemals wissen, was wir tatsächlich brauchen, sind wir unglücklich und dadurch unfähig, eine Geistesarbeit dann anzufangen, wann wir es wollen, wann es uns richtig erscheint. Ich habe ja inständig geglaubt, ich brauche meine Schwester, um die Arbeit über Mendelssohn Bartholdy anfangen zu können. Als sie dann da war, wusste ich, ich brauche sie nicht. Ich kann nur damit anfangen, wenn sie nicht da ist. Aber jetzt ist sie weg und ich kann erst recht nicht mit meiner Arbeit anfangen. Zuerst war der Grund derjenige, dass sie da war, jetzt ist der Grund, dass sie nicht da ist. Einerseits überschätzen wir den anderen, andererseits unterschätzen wir ihn. Und wir überschätzen fortwährend uns selbst und unterschätzen uns. Und wenn wir uns überschätzen sollten, unterschätzen wir uns, wie wir uns unterschätzen sollen, wenn wir uns überschätzen. Und tatsächlich überschätzen wir vor allem die ganze Zeit das, was wir vorhaben. Denn in Wahrheit wird jede Geistesarbeit wie jede andere Arbeit maßlos überschätzt und es gibt keine Geistesarbeit auf der Welt, auf welche diese alles in allem überschätzte Welt nicht verzichten könnte. Wie es keinen Menschen und also keinen Geist gibt, auf den in dieser Welt nicht zu verzichten wäre, wie überhaupt auf alles zu verzichten wäre, wenn wir den Mut und die Kraft dazu hätten. Wahrscheinlich fehlt es mir an der alleräußersten Konzentration, dachte ich. Und ich setzte mich in das untere große Zimmer und versuchte mich auf Mendelssohn Bartholdy zu konzentrieren. Aber natürlich ist es vollkommen falsch, eine solche Arbeit mit am 3. Februar 1809 wurde und sofort zu beginnen. Ich hasse Bücher oder Schriften, die mit einem Geburtsdatum anfangen. Überhaupt hasse ich Bücher oder Schriften, in welchen biografisch-chronologisch vorgegangen wird. Das erscheint mir als die geschmackloseste, gleichzeitig die ungeistigste Methode. Wie fange ich an? Ist das Einfachste, sagte ich mir. Ist mir unbegreiflich, dass mir dieses Einfachste bis jetzt nicht gelungen ist. Meine Vorbereitungen dauern jetzt schon jahrelang, wie gesagt, über ein Jahrzehnt. Vielleicht, so denke ich, hätte ich meine Vorbereitungen durch nichts unterbrechen dürfen, nichts über Schönberg in Angriff nehmen, nichts über Reger, die Nietzsche-Skizze niemals auch in den Betracht ziehen. Alle diese Abweichungen vom Thema hatten mich letzten Endes, anstatt für Mendelssohn reif zu machen, immer noch weiter von Mendelssohn abgebracht. Und wenn wenigstens diese Themen, die ich ja gar nicht mehr alle aufzählen kann, etwas gebracht hätten. Wir veröffentlichen ja nur, um unsere Ruhmsucht zu befriedigen. Aus keinem anderen Grund. Wenn nicht aus dem noch viel niederträchtigeren Grunde der Geldbeschaffung, welche aber durch die Umstände, in welche ich hineingeboren worden bin, bei mir ausscheidet, Gott sei Dank. Jede Veröffentlichung ist eine Dummheit und der Beweis für einen schlechten Charakterzug. Den Geist herauszugeben ist das schändlichste aller Verbrechen und ich habe mich nicht gescheut, mehrere Male dieses schändlichste aller Verbrechen zu begehen. Es war ja nicht einmal nur der plumpe Mitteilungsdrang gewesen, denn niemals wollte ich mich ja irgendjemandem mitteilen, dazu hatte ich ja gar keine Beziehung. Es war die reine Ruhmsucht, nichts sonst. Und wie steht es mit meiner Arbeit über Mendelssohn Bartholdy? Ich schreibe sie doch nicht, um sie nur für mich allein zu schreiben und sie dann, wenn sie fertig ist, liegen zu lassen. Ich habe naturgemäß die Absicht, sie zu veröffentlichen, herauszugeben mit allen Konsequenzen. Denn ich glaube tatsächlich, dass diese Schrift jene ist, von welcher ich sagen kann, dass sie meine gelungenste oder besser noch die am wenigsten misslungene ist. Ich denke sehr wohl an ihre Veröffentlichung. Aber bevor ich sie veröffentlichen kann, muss ich sie schreiben, dachte ich. Und ich bin bei diesem Gedanken in Gelächter ausgebrochen, in eines jener von mir sogenannten Selbstgelächter, die ich mir im Laufe der Jahre durch das fortwährende Alleinsein angewöhnt habe. Ja, du musst die Schrift erst schreiben, um sie veröffentlichen zu können, rief ich aus und belustigte mich an diesem Ausruf. Tatsächlich hatte ich mich durch dieses urplötzliche Gelächter über mich selbst aus meiner Verkrampfung gelöst und ich war aus dem Sessel aufgesprungen und zum Fenster. Aber ich sah nichts. Dicker Nebel klebte an den Scheiben. Allein in einem solchen Nebel zu existieren, ist Wahnsinn. In einem solchen alles und jedes tausendfach erschwerenden Klima. Es war, wie immer, um diese Jahreszeit bedrückend. In 10 Jahren nicht eine gelungene Arbeit, dachte ich. Naturgemäß bin ich dadurch unglaubwürdig geworden. Meine Schwester verbreitet in ganz Wien und gerade dort, wo es die größte verheerende Wirkung für mich hat, dass ich ein Versager bin. Andauernd höre ich sie zu allen möglichen Leuten sagen, mein kleiner Bruder und sein Mendelssohn Bartholdy, ich liebe dich, weil du so fantastisch bist, sagt sie öfter. Aber es ist mehr Verachtung in dieser Bemerkung als das Gegenteil. Bei einem Menschen wie Sie ist es doch nur die Verlogenheit, wenn sie sagt, ich liebe dich. Oder bin ich der Schauerliche? Zu ihrem Mann hat sie so lange ich liebe dich gesagt, bis er es nicht mehr ausgehalten hat und verschwunden ist. Nach Peru. Tatsächlich ans Ende der Welt, von hier aus gesehen. Aus welchem er nicht mehr zurückgekommen ist. Die Betrogenen und Belogenen und zum Narren gemachten Ehemänner flüchten seit Jahrhunderten nach Südamerika, um nicht mehr zurückzukommen. Diese Tatsache hat Tradition. Ich bin ein Mensch für Liebhaber, so meine Schwester. Ich war schon immer ungeeignet für die Ehe. Einen Mann ein Leben lang um den Hals zu haben, das war mir als Gedanke allein widerwärtig, so sie. Das von ihrer Ehe zurückgebliebene Geschäft, in welchem es ausschließlich um die ausgedehntesten und erlesensten Millionenbesitzungen Österreichs ging und geht, hat sie, nachdem ihr Mann sie verlassen hat, in einen Zustand versetzt, den die einen, die Seriösen, als abstoßend, die anderen aber als unerhört geglückt bezeichnen. Woher sie ihr Talent hat, weiß ich nicht, denn unser Vater war an Gesellschaft überhaupt nicht interessiert und unsere Mutter liebte das ganze gesellschaftliche Getue, wie unsere Mutter selbst immer sagte, nicht. Den Geschäftsgeist, der meine Schwester wie nichts sonst auszeichnet und von welchem niemand, der sie so wie ich kennt, etwas ahnt, hat sie von unserem Großvater väterlicherseits, der auch derjenige gewesen war, der unser Vermögen zusammengebracht hat, durch die kuriosesten Umstände aber immerhin ganz gleich, auf welche Weise so viel, dass wir, meine Schwester und ich, noch in der dritten Generation genug zum Existieren haben und wir beide existieren, alles in allem betrachtet, nicht auf das Bescheidenste. Denn lebe ich auch in Peiskamp allein, gebe ich doch so viel Geld aus, wie andere große Familien nicht zur Verfügung haben im Monat. Ich könnte ja, wenn ich wollte, mich selbst als wohlhabend bezeichnen, zum Unterschied von meiner Schwester, die tatsächlich reich ist. Denn ihr Reichtum, den man sieht, ist bei weitem nicht der ganze. Aber ich unterscheide mich von ihr beispielsweise ganz deutlich in dem schon einmal erwähnten Punkt. Sie spendet, um in den Himmel zu kommen und sich zu amüsieren, Millionenbeträge an die Kirche und andere solcher zweifelhafter Vereinigungen. Während ich überhaupt nicht spende und nicht den geringsten Gedanken daran verschwende, etwas zu spenden in einer Welt, die in Milliarden erstickt und Caritas heuchelt, wo nur die geringste Möglichkeit dazu besteht. Die sogenannte gute Welt ist durch und durch eine geheuchelte. Und wer das Gegenteil verkündet und sogar noch behauptet, ist ein raffinierter Menschentreter oder ein unverzeihlicher Dummkopf. Wir haben es heute zu 90% mit solchen raffinierten Menschentretern und mit 10% solcher unverzeihlicher Dummköpfe zu tun. Weder den einen noch den anderen ist zu helfen. Die Kirche, weil es mir dazu passt, nützt beide aus. Gleich welche Kirche. Aber die katholische kenne ich zu gut, um ihr irgendeinen denkbaren Nachlass zu gewähren. Sie ist die raffinierteste von allen und beutet, wo sie kann, aus und das meiste Geld holt sie sich von den Armen und Ärmsten. Aber auch diesen Armen und Ärmsten kann nicht geholfen werden. Die Lüge, man könne das, ist die weit verbreitetste. Und vor allem die Politiker führen sie im Mund. Die Armut ist unausrottbar und wer daran denkt, sie auszurotten, der hat nichts anderes vor, als dass er die Menschen an sich und also tatsächlich auch die Natur an sich ausrottet. Je größer und je höher die Spenden sind, die meine gewiegte Schwester verteilt, desto größer und infernalischer ist auch ihr Gelächter darüber. Wer es jemals in Zusammenhang mit einer ihrer Spenden gehört hat, weiß, worum sich die Welt dreht. Ich habe es so oft gehört, dass ich es gar nicht mehr hören will. Die Menschen reden andauernd davon, dass sie zu den anderen und, wie sie mit der ganzen Niedertracht falscher Gefühle auch noch fortwährend sagen, zum Nächsten finden sollen. Wo es doch einzig und allein darum geht, zu sich selbst zu finden. Jeder findet zuerst zu sich selbst, und da bis jetzt kaum noch einer zu sich selbst gefunden hat, ist es auch unvorstellbar, dass irgendeiner von diesen Milliarden von Unglücklichen jemals zu einem anderen oder, wie sie triefend vor Selbstbetrug sagen, zu einem Nächsten gefunden hat. Die Welt ist so reich, dass sie sich tatsächlich alles leisten kann. Nur verhindern, dass bei vollem Bewusstsein die Politiker, die diese Welt beherrschen, sie schreien um Hilfe und werfen tagtäglich Milliarden allein für Waffen zum Fenster hinaus und schämen sich nicht. Nein, dieser Welt auch nur irgendeinen Groschen zu geben, weigere ich mich entschieden. Denn ich bin auch nicht von dieser gefinkelten Sucht nach Dankbarkeit wie meine Schwester. Meine Schwester veranstaltet mit anderen sogenannten Damen aus der sogenannten gehobenen und höchsten Gesellschaft einen Bazar und stiftet zu den Einnahmen aus diesem Bazar, zu welchem ununterbrochen auch noch das Christkind aus einem fürchterlichen Lautsprecher zu krächzen hat, 500.000 Schilling. Und ist sich nicht zu dumm, mir zu erklären, Sie meinte es mit den Ärmsten der Armen gut. Aber sie erkannte es ja bald, auch oder gerade, weil ich zu ihrem heuchlerischen Unternehmen schwieg, dass ich sie durchschaut hatte. Dafür genießt sie es, dass ihr der Monsignore und Präsident der Caritas doch nichts als ein alter Partyfuchs galant die Hand küsst. Mich würde es vor der Hand dieses Herrn grausen. Vor 15 oder 16 Jahren schon, als ich selbst zu diesem Herrn noch einen, wenn auch sehr dürftigen, Kontakt hatte, bat er, der Kunst und Feinsinn, meine Schwester, sie möge ihm für den ihr in die Hand gegebenen Betrag von 800.000 Schilling eine Wohnung auf dem Schottenring einrichten, was meine Schwester auch getan hat, mit lauter Renaissance-Möbeln aus Florenz und josephinischen Kostbarkeiten aus zwei ihr in die Hände gefallenen Marfeldschlössern, richtete meine Schwester dem Monsignore die Wohnung auf dem Schottenring ein, auf einer der besten Adressen, und tatsächlich hatte ich meiner Schwester auf den Kopf zugesagt, dass sie dem Monsignore mit Kirchengeldern die Wohnung eingerichtet hat um 800.000 Schilling, das wären heute 6 oder 7 Millionen. Man stelle sich das einmal vor, der Monsignore richtet sich eine Wohnung um 800.000 Schilling ein und wirbt gleichzeitig im Rundfunk in einer weinerlichen, bis in die kleinsten Details auf das Betrügerische hin ausgerichteten Sprache seine Caritas-Bettelei an die Ärmsten der Armen. Ob sie sich nicht schämte, wollte ich wissen. Meine Schwester schämte sich aber nicht. Dazu war sie, wie sie selbst sagen würde, zu intelligent und sagte, nur 400.000 sind von mir. Der Monsignore hat nur 400.000 gezahlt. Mich widerte dieser Vorgang an. Aber er ist bezeichnend für die sogenannte Oberschicht, der für immer und ewig anzugehören für meine Schwester zeitlebens der höchste aller Lebenszwecke gewesen ist. Ihr Auftreten verändert jeden Raum. Alles, gleich wo und wann sie auftritt, ist alles verwandelt, gleichzeitig nur ihr allein untergeordnet. Sie ist also das genaue Gegenteil von mir, der ich zeitlebens unscheinbar gewesen bin. Nicht bescheiden, das wäre das verkehrteste Wort, aber unscheinbar und dazu auch noch fortwährend und im Grunde immer zurückhaltend. Dadurch hatte ich mich mit der Zeit selbst liquidiert, könnte ich sagen. Ich sage es, weil es wahr ist. Dein Fehler ist, hatte meine Schwester gesagt, dass du dich in deinem Haus vollkommen isolierst, dass du überhaupt keine Freunde mehr aufsuchst, wo wir doch so viele Freunde haben. Sie sagte die Wahrheit. Aber was heißt Freunde? Wir kennen mehrere, vielleicht sogar viele Leute, einige, die noch nicht gestorben oder für immer verzogen sind, noch aus der Kindheit. Wir sind jedes Jahr sehr oft hingegangen, sie sind zu uns ins Haus gekommen, aber Freunde sind sie deshalb noch lange nicht. Wenn ich es genau überlege, habe ich überhaupt keinen Freund. Ich habe vom Ende meiner Kindheit an niemals mehr einen Freund gehabt. Freundschaft, was für ein aussätziges Wort. Die Leute führen es jeden Tag bis zum Überdruss im Mund. Und es ist vollkommen abgewertet, mindestens so abgewertet wie das zu Tode getrampelte Wort Liebe. Dein größter Fehler ist, dass du nicht mehr spazieren gehst. Früher bist du stundenlang aus dem Haus gegangen, durch die Wälder, über die Felder, an den See und hast dich wenigstens an deinen eigenen Grundstücken erfreut. Heute gehst du nicht mehr aus dem Haus. Das ist das Schädlichste, sagte sie. Freilich wäre es vernünftig, frische Luft einzuatmen, aber jetzt ist ja hier überhaupt keine frische Luft. Nur eine teuflische, dicke, stinkende, die außerdem von der Chemie der nahen Papierfabrik völlig vergiftet ist. Und es gab mir auch an diesem Abend nach der Abreise meiner Schwester zu denken, ob nicht meine Unfähigkeit, meine Arbeit anzufangen, überhaupt meine Krankheit und mein absehbarer Tod auf diese von der Papierfabrik vergiftete Luft zurückzuführen ist. Ich ließ mich aber auf diese Spekulation nicht ein und trat wieder hinaus in das Vorhaus. Beim Anblick jenes Winkels, in welchem wir, wie wir Kinder waren, einen Hund gehalten haben, hatte ich denken müssen, wenn ich mir wenigstens einen Hund halten würde. Aber ich habe Hunde, seit ich erwachsen geworden bin, immer gehasst. Und wer versorgte einen solchen Hund und wie sollte der Hund aussehen, was für ein Hund sollte das sein? Da müsste ich mir ja gerade nur wegen eines solchen Hundes einen Menschen, der diesen Hund betreut, ins Haus nehmen. Und ich vertrage keinen Menschen, weder vertrage ich einen Hund noch einen Menschen. Ich hätte ja längst einen Menschen im Haus, wenn ich einen solchen Menschen aushalten würde. Aber ich halte keinen aus. Ich halte naturgemäß auch keinen Hund aus. Ich bin nicht auf den Hund gekommen, sagte ich mir. Ich werde nicht auf den Hund kommen. Ich werde krepieren, aber auf den Hund kommen werde ich nicht. Die Leute haben einen Hund und sind von diesem Hund beherrscht. Und selbst Schopenhauer ist letzten Endes nicht von seinem Kopf, sondern in Wahrheit von seinem Hund beherrscht gewesen. Diese Tatsache ist deprimierender als jede andere. Im Grunde bestimmte nicht der Kopf Schopenhauers dessen Denken, sondern der Hund Schopenhauers. Nicht der Kopf hat Schopenhauers Welt gehasst, sondern der Hund Schopenhauers. Ich muss nicht wahnsinnig sein, um zu behaupten, Schopenhauer habe einen Hund aufgehabt, keinen Kopf. Die Menschen lieben die Tiere, weil sie nicht einmal zur Selbstliebe fähig sind. Die in der Seele zutiefst gemeinsten halten sich Hunde und lassen sich von diesen Hunden tyrannisieren und schließlich kaputt machen. Sie setzen den Hund an die erste und an die oberste Stelle ihrer letzten Endes gemeingefährlichen Heuchelei. Lieber würden Sie Ihren Hund vor dem Fallbeil retten als Voltaire. Die Masse ist für den Hund, weil sie in ihrem Innersten nicht einmal die Anstrengung auf sich nehmen will, mit sich allein zu sein, was tatsächlich Seelengröße voraussetzt. Ich bin nicht die Masse, ich bin mein Leben lang gegen die Masse gewesen und ich bin nicht für den Hund. Die sogenannte Tierliebe hat schon so viel Unheil angerichtet, dass wir, wenn wir tatsächlich mit der größtmöglichen Intensität daran denken würden, augenblicklich ausgelöscht werden müssten vor Erschrecken. Es ist nicht so absurd, wie es zuerst erscheint, wenn ich sage, die Welt verdankt ihre fürchterlichsten Kriege der sogenannten Tierliebe ihrer Beherrscher. Das ist alles dokumentiert und man solle sich diese Tatsache einmal klar machen. Diese Leute, Politiker, Diktatoren, sind von einem Hund beherrscht und stürzen dadurch Millionen Menschen ins Unglück und ins Verderben. Sie lieben einen Hund und zetteln einen Weltkrieg an, in welchem Millionen getötet werden wegen dieses einen Hundes. Man denke nur einmal nach, wie die Welt aussehen würde, wenn man diese sogenannte Tierliebe einmal wenigstens um ein paar lächerliche Prozente einschränken würde zugunsten der Menschenliebe, die naturgemäß auch nur eine sogenannte ist. Ein Hund kommt nicht in Frage. Wenn du dir wenigstens einen Hund halten würdest, hat meine Schwester unmittelbar, bevor sie abgereist ist, gesagt, nicht zum ersten Mal. Diese ist eine jener Bemerkungen, mit welchen sie mich seit Jahren aufbringt. Wenigstens einen Hund. Oder eine Reise, sagte sie. Du solltest wegreisen. Wenn du nicht bald wegreist, verkommst du. Gehst ein. Und wenn? Wohin? Möglicherweise dachte ich, ist das Meer meine Rettung? Dieser Gedanke setzte sich in mir fest. Von diesem Gedanken konnte ich nicht mehr wegkommen. Ich griff mir an den Kopf und sagte, das Meer. Ich hatte mein Zauberwort. Wenn wir reisen, werden wir, wenn wir noch so abgestorben sind, wieder lebendig. Aber bin ich denn imstande zu reisen? Gleich wohin? Alle meine Reisen, die ich jemals gemacht habe, hatten Wunder gewirkt. Unsere Eltern hatten uns Kinder schon sehr früh auf ihre Reisen mitgenommen. Und auf diese Weise haben wir schon vor dem 12. und 13. Jahr viel gesehen. Wir waren in Italien, in Frankreich, wir waren in England und in Holland. Wir hatten Polen kennengelernt und Böhmen und Mähren. Und tatsächlich hatten wir schon mit 13 einen Aufenthalt in Nordamerika hinter uns gehabt. Überall hatten wir Verwandte, die wir allerdings immer nur auf das Kürzeste aufgesucht haben. Denn so wie ich haben auch meine Eltern die größte Vorliebe für den Hotelaufenthalt gehabt. Sie waren, meine Mutter genauso wie mein Vater, leidenschaftliche Hotelbewohner. In den besten und schönsten fühlten sie sich genauso wie ich mehr zu Hause als daheim. Ich darf gar nicht an alle diese herrlichen Paläste denken, in welchen wir Station gemacht haben. 1,5 Jahre hatte ich keine Reise mehr gemacht. Das letzte Mal war ich, weil es mir doch der idealste Ort ist, in Palma. Im November, wenn uns der Nebel auf die grausamste Weise unter- und niederdrückt, bin ich im offenen Hemd durch Palma gelaufen und habe tagtäglich auf der berühmten Borne im Schatten der Platanen meinen Kaffee getrunken. Wenn ich nur daran denke, auf der Terrasse des Nix Palace meine Oliven zu essen und mein Glas Wasser zu trinken, während ich ganz in die Beobachtung dieser Leute, die auf dieser Terrasse ihren Wünschen und Ideen anhängen wie ich, nicht versunken, sondern vernarrt bin. Wir merken oft nicht, dass wir uns von dem Punkt, auf dem wir festkleben, ganz einfach mit aller Gewalt von einem Augenblick auf den anderen abreißen müssen, um weiter existieren zu können. Meine Schwester hat recht, immerfort das Wort Reise im Mund zu führen. In meiner Gegenwart. Sie peitscht mir das Wort Reise ja ununterbrochen ein, sage ich mir. Sie sagt nicht nur alle Augenblicke beiläufig das Wort Reise, sie verfolgt diesen bestimmten Zweck meiner Existenzerrettung. Es gibt so viele herrliche Städte auf der Welt, Landschaften, Küsten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Aber keine von diesen allen ist für mich jemals so ideal gewesen wie Palma. Aber was, wenn ich dann in Palma einen meiner gefürchteten Anfälle bekomme, wenn ich ohne tatsächliche ärztliche Hilfe in meinem Hotelbett liege, in Todesangst? Wir müssen den fürchterlichsten aller Fälle in Betracht ziehen. Und diese Reise trotzdem machen, sagte ich mir. Aber ich kann doch nicht meine ganzen Notizenhaufen mitnehmen, sagte ich mir gleichzeitig, die schwer in 2 Koffer hineingehen und mehr als 2 Koffer nach Palma mitzunehmen, ist Wahnsinn. Allein die Vorstellung, ich müsse mit 2 oder gar 3 Koffern auf die Bahn und in den Zug und vom Zug auf den Flugplatz und da in ein Flugzeug und so fort, macht mich beinahe verrückt. Aber ich gab den Gedanken an Palma und das Meliard nicht mehr auf und ich stellte die Koffer zwischen Truhe und Tür und betrachtete sie von einem für eine solche Betrachtung günstigen Winkel aus. Wie lange habe ich diese Koffer nicht mehr aus der Truhe herausgenommen, sagte ich mir. Viel zu lange nicht. Tatsächlich waren die Koffer, obwohl die ganze Zeit seit meiner letzten Reise, also meiner letzten Palma-Reise, in der Truhe verstaubt und ich holte ein Staubtuch und wischte sie ab. Das verursachte mir aber gleich die größte Übelkeit. Ich hatte nicht einmal einen Koffer vom Staub gesäubert, musste ich mich schon an der Truhe aufstützen. Eine entsetzliche Atemlosigkeit hatte mich befallen. Und in einem solchen Zustand denkst du daran, nach Palma zu fliegen, unter allen diesen entsetzlichen Schwierigkeiten, die eine solche Reise unweigerlich verursacht, die einem Gesunden nicht das Geringste ausmacht, die einem Kranken aber zu viel, möglicherweise den Tod zumutet. Nach einiger Zeit wischte ich aber jetzt vorsichtiger den zweiten Koffer ab und setzte mich dann in den eisernen Vorhaussessel, der mein Lieblingssessel ist. In den einen Koffer die Schriften über Mendelssohn Bartholdy, sagte ich mir, in den anderen Kleider und Wäsche etc. In den größeren die Mendelssohn betreffenden Unterlagen, in den kleineren Kleider und Wäsche. Wozu habe ich dieses elegante Reisegepäck, sagte ich mir, das mindestens 60 Jahre alt ist und aus den letzten Jahren meiner Großmutter mütterlicherseits stammt, die einen guten Geschmack hatte. Wie genau wieder diese ihre Reisekoffer beweisen? Die toskanischen haben einen guten Geschmack, sagte ich mir. Das beweist sich immer wieder. Wenn ich weggehe, sagte ich mir, auf dem eisernen Sessel verlasse ich doch nur ein Land, an dessen absoluter Bedeutungslosigkeit ich tagtäglich nur auf das Äußerste deprimiert bin. An dessen Bedürfnislosigkeit ein Geist, ein Mensch wie ich schon lange nicht mehr verzweifeln, sondern nur mehr noch erbrechen kann, wenn ich die Wahrheit sage. Ich gehe aus einem Land, sagte ich mir, auf dem eisernen Sessel, in welchem alles das, das einem sogenannten Geistesmenschen Vergnügen machte. Und wenn schon nicht Vergnügen, so doch wenigstens ganz einfach die Möglichkeit seiner Existenz nachzugehen. Ausgetrieben, ausgemerzt, ausgelöscht ist. In welchem nur mehr noch der primitivste aller Erhaltungstriebe zu herrschen scheint. Und in welchem der allergeringste Anspruch eines sogenannten Geistesmenschen im Keim erstickt wird. In welchem der korrupte Staat und die ebenso korrupte Kirche gemeinsam an jenem unendlichen Strange ziehen, welchen sie seit Jahrhunderten mit der größten Rücksichtslosigkeit und gleichzeitig Selbstverständlichkeit um den Hals dieses blinden und von seinen Beherrschern tatsächlich in seine Dummheit eingesperrten und tatsächlich dummen Volkes gewickelt haben. In welchem die Wahrheit mit Füßen getreten und die Lüge als einziges Mittel für alle Zwecke von allen offiziellen Stellen geheiligt wird. Ich verlasse ein Land, sagte ich mir, auf dem eisernen Sessel sitzend, in welchem die Wahrheit nicht verstanden oder ganz einfach nicht akzeptiert wird und das Gegenteil der Wahrheit einziges Zahlungsmittel für alles ist. Ich verlasse ein Land, in welchem die Kirche heuchelt und der an die Macht gekommene Sozialismus ausbeutet und die Kunst diesen beiden nach dem Mund redet. Wenn ich weggehe, sagte ich mir, auf dem eisernen Sessel gehe ich ja nur aus einem Land weg, in welchem ich im Grunde nichts mehr zu suchen und in welchem ich auch mein Glück niemals gefunden habe. Ich gehe aus einem Land weg, in welchem die Sprache ordinär und der Geisteszustand derer, die diese ordinäre Sprache sprechen, alles in allem unzurechnungsfähig geworden sind. Ich gehe aus einem Land weg, in welchem auch bei helllichtem Tag die finstere Nacht herrscht und in welchem im Grunde genommen nur noch polternde Analphabeten an der Macht sind. Aber ist es nicht eine Verrücktheit in einem Zustand und in einer allgemeinen Körperverfassung, die mir nicht einmal erlaubt, 200 Schritte außer Haus zu machen, an eine Palma-Reise zu denken, fragte ich mich auf dem eisernen Sessel sitzend. Und abwechselnd dachte ich, auf dem eisernen Sessel sitzend, an Taormina und das Timeo mit Christina und ihrem Fiat. Und an Palma und das Meliar. Und an die Canellias mit ihrem dreistöckigen Palast und ihrem Mercedes. Und ich sah mich auf dem eisernen Sessel sitzend, auf einmal schon durch die engen palmanesischen Gassen laufen. Das Meliar mit seinen Hunderten und Tausenden von Yachten vor dem Fenster. Das Großstädtische an Palma. Das Timeo mit seinen Bougainvilleen, die am Fenster blühen. Der unglaubliche Meereswind am Meliar. Das uralte Badezimmer im Timeo. Christina oder die Canellias. Die Bougainvilleen oder der Meereswind. Die Kathedrale oder das griechische Theater, dachte ich, auf dem eisernen Sessel. Die Mallorquiner oder die Sizilianer. Der Etna oder Polienza. Der Ramon Llull und der Ruben Dario oder der Pirandello. Schließlich sagte ich mir, ich brauche im Augenblick und gerade weil ich mit meinem Mendelssohn Bartholdy anfangen will, eine großstädtische Atmosphäre, mehr Menschen, mehr Geschehen, mehr Turbulenz, dachte ich auf dem eisernen Sessel. Nicht nur eine einzige Straße und die ansteigend und deshalb anstrengend. Nicht nur ein Kaffeehaus, sondern viele solcher belebter Straßen und Plätze. Und viele solcher Kaffeehäuser und überhaupt so viel Menschen um mich als möglich. Denn nichts brauche ich jetzt mehr als Menschen um mich. Nicht, dass ich mit Ihnen verkehren will, nicht einmal mit Ihnen reden will ich, dachte ich, auf dem eisernen Sessel. Aber um mich haben muss ich Sie und ich entschied mich aus allen diesen begreiflichen Gründen für Palma und gegen Dauermina, für die Canellias außerdem und gegen Christina und alles in allem für ein gerade meinem Zustand in ganz entscheidendem Maße zuträgliches Klima. Ich war auf einmal ganz besessen von meinem Reiseplan. Für kurz tauchte auch Venedig auf. Aber bei der Vorstellung, monatelang in diesem zwar prächtigen, aber doch durch und durch perversen Gesteinshaufen sitzen zu müssen, und sei es an dem idealsten Platz, schüttelte es mich. Venedig ist nur für ein paar Tage, wie eine elegante Alte, die man jedes Mal zum letzten Mal aufsucht. Für ein paar Tage, aber nicht länger. Jetzt war ich nur mehr noch auf Palma fixiert. Und noch an dem gleichen Abend fing ich an, daran zu denken, was ich in meine beiden Koffer einpacke. Alle machen immer den Fehler, dass sie zu viel Kleider auf die Reise mitnehmen und sich beinahe zu Tode schleppen und am Ende immer nur das Gleiche anziehen am Ort, wenn sie einigermaßen vernünftig sind. Aber schon bei der Frage, nehme ich zu der dunkelgrauen Hose noch eine dunkelbraune mit oder eine schwarze, war ich im Zwiespalt. Am Ende legte ich doch eine dunkelgraue und eine dunkelbraune und eine schwarze in den Koffer. Dafür war ich mir, was die Röcke betrifft, nicht im Zweifel, dass es nur ein grauer und ein brauner sein wird. Den zweiten Koffer einzupacken war naturgemäß nicht so leicht wie den ersten. Denn ich hätte einen doppelt so großen Koffer gebraucht, um alles das unterzubringen, was mir absolut notwendig erschienen ist für meine Arbeit. Schließlich baute ich zwei Türme mit Büchern und Schriften über Mendelssohn Bartholdy vor mir auf dem Fenstertisch auf. Der eine entwickelte sich aus den unbedingt notwendigen Büchern und Schriften und sonstigen Papieren. Der andere aus den nicht unbedingt notwendigen. Jedenfalls glaubte ich zu wissen, welche von diesen Büchern und Schriften und sonstigen Papieren ich für meine Arbeit notwendiger habe als die anderen. Und schließlich hatte ich tatsächlich zwei etwa gleich große Haufen nebeneinander auf dem Tisch vor mir. Ich packte die unbedingt notwendigen Bücher und Schriften und sonstigen Papiere in den zweiten Koffer und hatte dann noch Platz für etliche nicht unbedingt notwendige, mit welchen ich den Koffer so anfüllte, dass er beinahe nicht mehr zugegangen wäre. Schließlich konnte ich, nachdem ich meine Toilettsachen auch schon in ihm untergebracht hatte, auch noch drei Bücher über Mendelssohn Bartholdy in den Kleiderkoffer stecken. Das alles gleich an dem Tag, der dem Tag folgte, an dem meine Schwester abgereist und tatsächlich nicht mehr zurückgekommen ist. Nachdem ich die Koffer gepackt hatte, war ich vollkommen erschöpft. In der Zwischenzeit hatte der Mann vom Reisebüro, den ich ein paar Stunden vorher angerufen hatte, ob noch ein Platz im Flugzeug sei, angerufen, dass alles in Ordnung ginge. Für den frühen Morgen hatte ich die Frau Kienesberger bestellt, um mit ihr zu besprechen, was zu geschehen habe. Während meiner Abwesenheit darauf wollte ich noch nach Wels zu meinem Internisten. Gleich, was er jetzt für eine Meinung haben wird, ich reise auf jeden Fall ab, sagte ich mir. Als ich meine Schwester anrief und ihr sagte, übermorgen bin ich in Palma, ich habe mich blitzartig dazu entschlossen, sagte sie, na siehst du, mein kleiner Bruder, das ist das Vernünftigste, dass du nach Palma fährst. Dieser Nachsatz hatte gleich wieder meine Verärgerung zur Folge gehabt. Denn er war von ihr in einem mich hänselnden Ton gesagt. Aber ich ging nicht darauf ein und verabschiedete mich ziemlich kurz von meiner Schwester. Nicht ohne ihr zu sagen, dass ich mich, sobald ich in Palma angekommen und im Hotel bin, bei ihr melden werde. Ich bin neugierig, was aus deinem Mendelssohn Bartholdy wird, hat sie noch gesagt und naturgemäß von mir keine Antwort erwarten können. So herrlich die Aussicht jetzt war, schon in zwei Tagen in Palma zu sein, die Angst davor, was in Wahrheit und in Wirklichkeit mich in Palma erwartet, das ich ja nicht habe wissen können, war doch in mir die größte. Wenn ich Glück habe, überbrücke ich die ersten, was meine Krankheit betrifft, gefährlichen Tage. Wenn ich Glück habe, kann ich in wenigen Tagen mit meiner Arbeit anfangen. Immer wenn ich eingepackt habe und alles beschlossene Sache ist, vor einer Reise und ich im Grunde gar nicht mehr zurück kann, fürchte ich mich davor, alle diese fürchterlichen, mit einer solchen Reise in Zusammenhang stehenden Konsequenzen auch zu ziehen. Am liebsten würde ich dann alles wieder rückgängig machen. Dann sehe ich, dass Peiskam ja gar nicht so grauenhaft ist, wie ich es mir monatelang gemacht habe. Dass es ein herrliches, gemütliches Haus ist mit allen nur denkbaren Vorzügen, nichts, aber auch gar nichts von einer Gruft an sich hat. Dann liebe ich alle Räume, alle Zimmer, alle Möbelstücke besonders eindringlich und ich gehe durch das ganze Haus und betaste die einzelnen Stücke liebevoll. Dann sitze ich erschöpft in meinem Fauteuil, in meinem Schlafzimmer und frage mich, ob es denn dafür steht, aufzubrechen, diese ungeheure Anstrengung auf mich zu nehmen. Aber ich muss fort, sagte ich mir. Gerade weil es vielleicht das letzte Mal ist, muss ich weg. Ich darf jetzt nicht nachgeben, mich lächerlich machen, vor allem vor mir selbst, mich vor mir selbst zum Narren machen. Du besprichst alles mit der Kindesberger, gehst zum Internisten, nimmst alle notwendigen Medikamente an dich und packst sie ein und verschwindest. Du kehrst dem Haus und allem, das in ihm ist und das dich doch, wie du genau weißt, in den letzten Monaten zu erdrücken und zu ersticken drohte, den Rücken. Ich öffnete den Medikamentensack und schaute hinein und stülpte ihn auf dem Fenstertisch um. Meiner Rechnung nach muss ich mit dieser Menge an die 4 Monate auskommen, habe ich mir gesagt. Und die Medikamente wieder in den Sack gesteckt. Es ekelt uns vor Chemie, sagte ich zu mir selbst halblaut, wie ich mir das durch das viele Alleinsein angewöhnt habe. Aber wir verdanken dieser, wie nichts sonst auf der Welt verachteten Chemie, immerhin unser Leben, unser Dasein. Wir wären ohne diese verfluchte Chemie schon jahrzehntelang auf dem Friedhof oder wo immer hingeworfen, in jedem Fall nicht mehr auf der Erde. Nachdem die Chirurgen nichts mehr zum Schneiden haben an mir, bin ich vollkommen auf diese Medikamente angewiesen. Und ich danke jeden Tag der Schweiz und ihren Industrien am Genfersee, dass es sie gibt, und durch sie mich, wie wahrscheinlich Millionen jeden Tag diesen, wie keine anderen, heute von allen heruntergemachten Leuten in ihren Glaskästen nahe WW und Montreux ihr Dasein und ihre, wenn auch noch so kümmerliche Existenz verdanken. Da beinahe die ganze Menschheit krank ist heute und auf Medikamente angewiesen, solle sie sich gefälligst darüber Gedanken machen, dass sie in dem allerhöchsten Maße ja nur noch ausschließlich von dieser Chemie existiert, die sie so verteufelt. 3 Jahrzehnte mindestens wäre ich nicht mehr da und ich hätte alles, das ich in diesen 30 Jahren gesehen und erlebt habe und im Grunde hänge ich an diesem Gesehenen und Erlebten mit meinem ganzen Herz und mit meiner ganzen Seele, nicht gesehen und nicht erlebt. Aber der Mensch ist gerade darauf so angelegt, dass er am meisten verflucht, was ihn zusammen und überhaupt am Leben hält. Er frisst die Tabletten, die ihn retten und marschiert alle Augenblicke in stumpfsinnigem Verdammungstrieb durch die heutigen verkommenen Großstädte, um gerade gegen diese ihn rettenden Tabletten zu demonstrieren. Er tritt, so abgrundtief dumm ist er fortwährend und natürlich fortwährend dazu von den Politikern und ihrer Presse aufgeputscht, großmaulig und in jedem Falle ohne auch nur einen Ansatz zum Denken gegen seine Erhalter auf. Ich selbst verdanke der Chemie, wenn ich es in einem einzigen Satz sage, alles. Seit 30 Jahren alles. Mit dieser Feststellung verstaute ich meinen Medikamentensack, und zwar im sogenannten Geisteskoffer, nicht im Kleiderkoffer. Nicht im geringsten habe ich, dachte ich, mich wieder in dem Fauteuil setzend vor 3 Tagen daran gedacht, Peiskamp zu verlassen. Ich hasste es und es drohte mich zu erdrücken und zu ersticken. Aber der Gedanke, einfach aus ihm wegzugehen, war nicht zur Debatte gestanden. Wahrscheinlich gerade deshalb nicht, weil meine Schwester immerfort die Andeutungen in diese Richtung, nämlich Peiskamp so schnell als möglich zu verlassen, gemacht hatte. Es ist ja schon 1,5 Jahre, dass du nicht mehr aus Peiskamp weg bist, sagte sie mehrere Male. Ich war wütend, weil sie keine Ruhe gab, mich aus Peiskamp hinauszubringen. Niemand reist so gern wie du und jetzt sitzt du seit 1,5 Jahren hier herum und gehst ein. Sie redete und redete auf mich ein, dachte nicht daran abzureisen. Bis es ihr dann doch zu dumm gewesen war, weil sie einsehen musste, dass ich nicht davon zu überzeugen war, wieder einmal aus Peiskamp weggehen zu müssen, um mich zu retten, und abreiste. Aber jetzt hatte sie ihren Triumph, jetzt war ich ihren Gedanken gefolgt, hatte auf einmal mit aller Kraft zugegriffen, ich reise tatsächlich ab, dachte ich. Aber um zu diesem Entschluss und zu diesem Ergebnis, nämlich Palma, zu kommen, musste sie vorher abgereist sein. Jetzt tat ich ihr gegenüber so, als wäre nach Palma zu reisen mein Einfall, meine Erfindung, mein Entschluss. Damit belog ich nicht nur sie, was naturgemäß gar nicht möglich war, weil sie mich ja durchschaute, sondern am meisten mich selbst. Du bist und bleibst der Verrückte, dachte ich. Am Abreisetag hat es 12 °C noch um 8 Uhr früh. Aus dem Fenster schauend muss ich mich entschließen, meinen Pelz anzuziehen auf der Reise. Warme Unterwäsche und lange Wollstrümpfe, denn niemand ist so leicht verkühlt und gleich darauf schwer krank wie ich. Seit der Morbus Böck aufgetreten ist, darf ich mir keine Verkühlung mehr erlauben, obwohl ich jedes Jahr 3 oder 4 Mal stark verkühlt und dadurch immer nahe daran bin, einzugehen. Durch das Prednisolon sind meine Abwehrkräfte gleich 0. Habe ich mich einmal verkühlt, dauert es viele Wochen, um aus einer solchen Verkühlung wieder herauszukommen. So habe ich vor nichts so Angst als vor einer Verkühlung. Ich ziehe den Pelz an, und die wärmste Unterwäsche und die wärmsten Strümpfe. Denn ich muss auf die Bahn und in München von der Bahn auf den Flugplatz. Und wer weiß, sagte ich mir, wie es in Palma ist. Aber wenn es dann den gewünschten Kontrast hat, sagte ich mir, wenn es in Palma nicht wie hier 12 °-, 12 °+ hat oder noch viel mehr plus, vielleicht sogar 18 oder 20 Grad, wie in Palma in dieser Jahreszeit, Ende Jänner durchaus möglich, wird mein Profit umso größer sein. Ich sagte absichtlich nicht Freude, wie bei dieser Gelegenheit üblich, sondern Profit, um den Überschwang meines Wunschgefühls einigermaßen im Zaum zu halten. dann habe ich bei 18 oder 20 Grad in Palma meinen Profit, sagte ich, sogar ganz im Tonfall meiner Schwester, die dieses Wort Profit so unvergleichlich ausspricht, ich hatte meinen Tonfall beinahe dem ihrigen angenähert. Als ich das Wort Profit sagte, in Bezug auf die Temperatur in Palma, war es mir so vorgekommen, als hätte sie es ausgesprochen. In Bezug auf ihre Geschäfte. Und wenn es in Palma plötzlich zu warm ist, sagte ich mir, werde ich den Pelz auf den Arm nehmen, nur mit dem Lodenmantel abzureisen, wie ich vorgehabt hatte, kam nicht mehr in Frage. Du wirst ganz langsam zum Molo hinuntergehen und deine Beobachtungen machen und sehen, wie weit du kommst. Die ersten Tage eines solchen radikalen Klimawechsels sind die gefährlichsten. Übernehmen darfst du dich nicht, sagte ich mir. Die Leute, wie ich es selbst mit Schrecken erlebt habe, kommen um 9 Uhr früh an, stellen sich unter die Dusche und laufen auf eine Tennispartie, fallen tot um und sind um 2 Uhr Nachmittag schon auf dem Friedhof. Der Süden beseitigt die Toten sofort. Alles langsam, langsam aufstehen, langsam frühstücken, langsam in die Stadt gehen, aber am besten am ersten Tag nicht gleich in die Stadt, nur zum Molo hinunter. Ich atmete jetzt tief ein und richtete mich so hoch als möglich auf und ließ mich dann aus Erschöpfung in den Fauteuil fallen. So alt wir sind, wir erwarten immer noch eine Wendung, sagte ich mir. Immer wieder eine entscheidende Wendung, weil wir vom klaren Verstand weit entfernt sind. Alle diese entscheidenden Wendungen liegen Jahrzehnte zurück. Nur haben wir sie damals nicht als solche entscheidende Wendungen wahrgenommen. Die Freunde von früher sind entweder tot oder haben ein unglückliches Leben gelebt, sind verrückt geworden, bevor sie gestorben sind, oder leben irgendwo und gehen mich nichts mehr an. Alle haben sich in ihre Idee verrannt und sind inzwischen alt geworden, haben im Grunde, auch wenn sie, wie ich weiß, noch da und dort wild herumschlagen, aufgegeben. Treffen wir sie, reden sie, als wäre keine Zeit vergangen in den letzten Jahrzehnten, und reden also ins Leere. Es hat eine Zeit gegeben, in welcher ich tatsächlich Freundschaften, wie gesagt wird, gepflegt habe. Aber das alles ist irgendwann einmal abgerissen, und außer, dass ich ab und zu etwas von dem einen oder anderen, den ich einmal für unentbehrlich gehalten habe, etwas in der Zeitung lese, irgendeine Dummheit, eine Geschmacklosigkeit, höre ich von ihnen nichts mehr. Fast alle haben eine Familie gegründet, wie gesagt wird, ihre Geschäfte gemacht und sich Häuser gebaut und sich in alle Richtungen abzusichern versucht und sind im Lauf der Zeit uninteressant geworden. Ich sehe sie nicht mehr, und wenn, so haben wir uns nichts mehr zu sagen. Hat es in Peiskamp, wo ich um 2 Uhr Mittag abgeholt worden bin, noch 11 Grad minus gehabt, so zeigte bei meiner Ankunft in Palma, wo ich diese Notizen aufschreibe, das Thermometer schon 18 Grad plus. Aber mein Zustand hatte sich naturgemäß durch diese Tatsache nicht gebessert, im Gegenteil. Ich hatte Angst, die erste Nacht im Hotel nicht zu überleben. Der mit dieser Krankheit Vertraute weiß, wovon ich spreche. Ich tat gut daran, den ganzen meiner Ankunft folgenden Tag bei geschlossenen Vorhängen im Bett zu bleiben. Der Flug war, wie alle vorher schon überstandenen, auch wieder der fürchterlichste aller fürchterlichen gewesen. So als dürfe ich es eigentlich nicht. Stand ich aber dann in der zweiten Nacht gegen 3 Uhr früh auf und fing an, meine Koffer auszupacken. Dabei stellte ich fest, dass ich gar nicht so schwach war, wie ich geglaubt hatte. Ich liebe diese großen, normalerweise für 2 Personen bestimmten Zimmer, die dazu auch noch ein großes Bad und ein nicht weniger großes Vorzimmer haben und von welchen aus man nicht nur auf die Altstadt, sondern auch gleichzeitig auf das Meer schauen kann. Und die absolut ruhig sind. Kaum hatte ich ein paar Kleidungs- oder Wäschestücke herausgenommen und im Kasten verstaut, war ich schon wieder auf das Bett niedergeworfen. Eine wie schon lang nicht so heftige Atemnot machte mir die größten Schwierigkeiten. Ich schob diesen Umstand auf den abrupten Klimawechsel, welcher sich ja sogar auf den Gesunden zuerst einmal verheerend auswirkt, geschweige denn auf einen wie ich. Aber schließlich hatte ich den ersten Koffer ausgepackt und ich ging daran, den zweiten auszupacken, also den, in welchem alle Bücher und Schriften waren, die ich für meine Arbeit über Mendelssohn-Bartholdy mitgenommen hatte. Ich fragte mich währenddessen, ob es überhaupt einen Sinn hat, eine solche Arbeit wie die über Mendelssohn-Bartholdy noch anzugehen. Einerseits sagte ich mir, eine solche Arbeit anzugehen ist sinnlos, andererseits sagte ich mir, du musst diese Arbeit angehen, koste es, was es wolle. Aber rechtfertigen allein die Vorbereitungen von einem Jahrzehnt, denn so lange bereitete ich mich ja auf diese Arbeit vor, die in Angriffnahme einer solchen Arbeit? Wenn man sich in einem solchen total abgenutzten Zustand befindet, in dem ich mich befinde? Ich sagte abwechselnd, nichts rechtfertigt eine solche Arbeit und alles rechtfertigt eine solche Arbeit. Es war das Beste, die Frage nach Sinn oder Unsinn einer solchen Arbeit weiterzustellen, aufzugeben. Und ich gab sie auf und tat so, als sei ich entschlossen, die Arbeit tatsächlich so bald als möglich anzugehen. Allein wegen dieser Arbeit habe ich ja die Reise auf mich genommen, sagte ich mir. Ich redete mir gut zu, richtete alles auf dem Schreibtisch so her, dass ich jederzeit hätte mit der Arbeit anfangen können und setzte mich auf den Balkon, auf den weiß gestrichenen Eisenblechsessel und legte mich dann wieder auf mein Bett und wechselte mehrere Stunden, bis der Tag zu Ende gegangen war, vom Balkonsessel auf das Bett und umgekehrt. Gegen Abend ging ich in die Stadt hinein. Hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, nur bis zum Molo zu gehen, so war ich dann doch über die Loncha hinausgegangen, bis auf die sogenannte Borne, die zu Francos Lebzeiten, also vom Sieg der Faschisten bis zu deren Sturz, nur als Paseo del Generalissimo bezeichnet wurde, und setzte mich, weil es so warm war, aber doch auf die unvorsichtigste Weise, wie ich mir sagen musste, auf die den Canellias gegenüberliegende Kaffeehausterrasse, wo ich mir jahrelang, ja schon beinahe jahrzehntelang mein Buffet zusammengestellt habe. Tatsächlich immer das Gleiche aus Schinken und Käse und Oliven und einem Glas Wasser bestehend. Und dachte, in einem jener uralten, weiß gestrichenen Korbsessel sitzend, während ich einen großen Espresso trank und die Sonne durch die leider noch kahlen Platanen glitzerte, mit geschlossenen Augen auf einmal über den Namen derjenigen jungen Frau aus München nach, die ich bei meinem letzten Palmeraufenthalt hier auf der Borne angesprochen habe und die mir dann, nachdem ich sie eingeladen hatte, mit mir einen Kaffee auf eben dieser Terrasse, auf welcher ich jetzt mit geschlossenen Augen im Korbsessel saß, ihre furchtbare Geschichte erzählte. Anna Hertel hieß die junge Frau. Und nicht ich habe sie auf der Borne angesprochen, sondern umgekehrt sie mich. Wie auch immer. Ich war mit einer von den Canellias-Töchtern, die ich aus Wien kenne, wo sie Musik studiert hat, Klavier bei dem berühmten Wührer, und die gegenüber dem Kaffeehaus eine Parfümerie betreiben, aus einem mir nicht mehr gegenwärtigen Anlass lachend unter der Platanenallee gegangen und hatte den Namen Anna ausgerufen. Dieses von mir plötzlich laut ausgerufene Anna hatte sich auf ein Mädchen bezogen, das uns durch einen Besuch in Anratsch bekannt geworden war. Als ich das Anna ausgerufen hatte, drehte sich eine vor uns gehende junge Frau urplötzlich um und sagte ja. Und dann in der größten Verlegenheit, ich heiße Anna. Ich war von dem Anblick der jungen Frau entsetzt gewesen. Offensichtlich trug sie Trauerkleidung und machte einen verstörten und armseligen Eindruck. Als ich das Gesicht der jungen Frau gesehen hatte, hatte ich augenblicklich und tatsächlich nur aus einem augenblicklichen Gefühl, nicht des Mitleids, sondern der unmittelbaren Betroffenheit über ein solches verzweifeltes Gesicht, zu der jungen Frau gesagt, ob sie sich nicht mit uns, also der Canellias-Tochter und mir, auf die Terrasse setzen wolle, auf einen Kaffee. Zu meiner Überraschung willigte die junge Frau, die sich als Anna Hertel vorgestellt hatte, sofort ein. Es sei ja angenehm, nach Tagen wieder mal mit Menschen zu sprechen, sagte sie, und alles, das sie daraufhin sagte, war so gesprochen, wie von einem in sich vollkommen verstörten und zerstörten Menschen. Kaum hatte ich die Einladung ausgesprochen gehabt, beschuldigte ich mich, denn ich hatte diese Einladung in einem möglicherweise die junge Frau sogar verletzenden, nicht sie beschützenden Ton gesagt, und es tat mir schon leid, die Einladung überhaupt ausgesprochen zu haben. Aber mit dem Gedanken an meine Scham hatte ich keine Chance, aus dieser von mir heraufbeschworene Situation herauszukommen. Plötzlich fragte ich die junge Frau vor lauter Nervosität um ihren Namen, obwohl sie mir ihren Namen ja schon gleich, nachdem ich sie auf den Kaffee eingeladen hatte, gesagt hatte. Aber sie wiederholte bereitwillig Anna Hertel. Ich war der ganzen Situation nicht gewachsen. So schwiegen wir alle drei und jeder wusste insgeheim, warum. Und die ganze Peinlichkeit dieser Konstellation war nicht zu übersehen gewesen. Plötzlich hörten wir von der Anna Hertel Folgendes. Ende August sei sie mit ihrem Mann und einem dreijährigen Sohn, weil sie nach Eröffnung eines Elektrogeschäftes in Trudering, einem östlichen Vorort von München, beide, wie auch das Kind, völlig erschöpft gewesen seien, vor allem wegen der unaufhörlichen, sie peinigenden Widerwärtigkeiten der Behörden, die ihnen bei dieser Geschäftseröffnung keine Ruhe gelassen hätten, nach Santa Ponsa gekommen, auf 2 Wochen. Ich könne mir gar nicht vorstellen, hatte sie gesagt, was alles sie in diesem Jahr vor und bis zur Geschäftseröffnung habe durchmachen müssen. Es sei das Furchtbarste, sich selbstständig machen zu wollen, das Unmöglichste. Heute viel, viel schlimmer als jemals vorher. Und ihr Mann, das hatte sie gleich von allem Anfang an gesagt, sei der Schwierigste gewesen. Nachdem sie gewesen gesagt hatte, wusste ich auf einmal, dass sie um ihren Mann trauerte. Ich hatte das bis jetzt noch nicht begriffen. Ihr Mann sei erst 23 Jahre alt gewesen, sagte sie. Habe eine Ingenieurschule in Nürnberg besucht und diese Ingenieurschule auch zum Abschluss gebracht. Ihr zuliebe habe er schließlich das Truderinger Geschäft angefangen, was ihre Idee gewesen sei, denn sie hatte Angst davor, ihr Mann verkomme in einem Büro. Als es aber aufgemacht war, begannen erst die Schwierigkeiten so richtig, sagte die junge Frau. Ich hörte es in dem Sessel auf der Borne sitzend wieder deutlich, den Tonfall, alles. Die Lieferanten wollten nicht liefern auf Kredit und das Lager sollte doch so groß als möglich sein. Und wenn sie lieferten, dann lieferten sie das Verkehrte oder eine mangelhafte Ware, wie sie sich ausdrückte. Oft wären eine Reihe von Kisten angekommen, in welchen halb zerstörte Apparate gewesen seien, weil die Transporteure so schlampig gewesen seien und überhaupt heute niemand mehr irgendeine Verantwortung trage für irgendetwas. Einerseits war sie den ganzen Tag mit dem Kind ausgefüllt, andererseits hätte sie denselben ganzen Tag ihrem Mann im Geschäft zu helfen gehabt. Aber ihr Mann, das habe sie erst, als es schon zu spät gewesen war, festgestellt, wäre der ungeeignetste für jede Art von Selbstständigkeit gewesen. Das hatte sie nicht gewusst. Aber vielleicht, so sie, habe ich das alles gesehen, aber nicht sehen wollen. Dabei sagte die junge Frau, sei das Geschäft in einer der besten Straßen von Trudering gelegen. Die junge Frau war naturgemäß nicht imstande gewesen, einen chronologischen Bericht zu geben. Und wie ich es jetzt aufschreibe, ist es viel folgerichtiger, als es ihr zu sagen möglich gewesen war. Meine Großeltern waren zu weit weg, als dass sie sich um unser Kind hätten kümmern können, sagte sie. Meine Mutter war nicht gut, auf meinen Mann zu sprechen. Wir waren im Grund von allen verlassen und hatten nur die Schwierigkeiten mit dem Geschäft, sagte sie. Da sei sie auf dem Höhepunkt des Nicht-mehr-Aushaltens, so sie selbst auf die Idee gekommen, mit Mann und Kind nach Mallorca zu fliegen auf ein paar Wochen. Sie habe nicht die allerbilligste, aber doch beinahe die billigste Reise gebucht. Das Zimmer soll einen Balkon haben, von dem aus das Meer zu sehen ist. Wäre ihr einziger Anspruch gewesen. Man sei Ende August, also vor über 1,5 Jahren, aus München nach Mallorca abgeflogen. Wissen Sie, sagte sie, ich bin ja erst 21, hatte sie gesagt und dann nicht weitersprechen können. Es ist das Hotel Paris, sagte sie, in dem wir untergebracht waren. Ich hatte mir alles anders vorgestellt. Als sie das erste Mal nach ihrer Ankunft in der Frühe mit dem Kind in das Meerwasser gestiegen sei, habe es sie geekelt. Auch das Kind. Sie hätten sich 2 Liegestühle gemietet und seien mehrere Stunden schweigend unmittelbar unterhalb der Hotelmauern in diesen Liegestühlen gesessen, unter 1.000 oder 2.000 Menschen. Sie hätten sich gar nicht unterhalten können, denn neben dem Hotel war eine Baustelle, die ihnen jedes Gespräch unmöglich gemacht habe. Sie hatten versucht, aus dem Hotel hinauszukommen, aber das war nicht möglich. Sie fanden nirgendwo eine Unterkunft. So hatten sie schließlich schon am 2. Tag an ihre Rückreise nach München gedacht, aber das konnten sie auch nicht, weil kein Platz im Flugzeug zu bekommen war. Wir hatten Vollpension, sagte sie, aber wir konnten das Essen nicht essen. Am 5. Tag ist es geschehen, sagte sie. Sie sei wohl wieder aus Erschöpfung gegen 2 Uhr früh eingeschlafen und dann erst gegen 5 Uhr früh aufgewacht. Erschrocken. Es war ganz trüb, sagte sie. Da mein Mann nicht im Bett war, das Kind schlief, stand ich auf und ging auf den Balkon. Aber auf dem Balkon war mein Mann nicht. Ich legte mich wieder auf das Bett, stand aber sofort wieder auf und ging auf den Balkon. Und ich hatte schon so eine entsetzliche Ahnung gehabt, sagte sie und schaute vom Balkon in die Tiefe. Auf dem Beton unter dem Balkon lag ein Leichnam mit einer Decke zugedeckt. Ich wusste sofort, dass das mein Mann ist, sagte die junge Frau. In der Hotelhalle hatten sie ihr gesagt, sie hätten den Leichnam schon um 3 Uhr früh auf dem Betonboden gefunden, mit vollkommen zerschmettertem Kopf. Die junge Frau hatte ihren Bericht auf einmal ganz ruhig vortragen können und ich hatte den Eindruck, dass sie sich gerade deshalb, weil ich sie dazu gebracht habe, ihren Bericht zu machen, beruhigt habe, dachte ich jetzt. Als ob es gestern gewesen wäre, hörte ich sie widersprechen. Sie sei wortlos zu ihrem Kind in den 8. Stock hinaufgegangen. Der Lift war, wie fast immer in den billigen Hotels, ausgefallen und habe das Kind genommen und sei mit dem Kind wieder in die Halle hinuntergegangen. Ein Arzt sei erschienen, die Polizei. Dann habe man den Leichnam ihres Mannes in einen aus Palma herbeigerufenen Leichenwagen geschoben und sei mit ihm abgefahren. Sie sei dann völlig unbeteiligt an den Geschehnissen in der Halle sitzen geblieben, eine halbe Stunde unfähig wieder aufzustehen, und habe ihr Kind an sich gedrückt. Dann sei sie in ihr Zimmer gegangen und habe es 2 Tage nicht mehr verlassen. Als sie am 2. Tag gegen Mittag in die Halle hinuntergegangen war, habe man ihr gesagt, dass ihr Mann auf dem Friedhof in Palma bestattet worden sei. Und man habe ihr einen Zettel mit der Nummer der Bestattungsstelle in die Hand gedrückt. Das sei alles gewesen. Sie sei mit dem Taxi auf den Friedhof gefahren und habe, nur nach stundenlanger verzweifelter Suche, so sie, die Grabstätte gefunden. Es sei fürchterlich heiß gewesen und sie habe nur einen Wunsch gehabt, augenblicklich zu sterben. Aber dieser Wunsch ist ihr naturgemäß nicht erfüllt worden. Zu ihrem Entsetzen hatte man ihren Mann aber nicht einmal für sich allein bestattet, sondern seinen Leichnam zum Leichnam einer eine Woche vorher verstorbenen Isabella Fernandez, die in einem der 7 Etagen hohen überirdischen Betonbestattungskästen, wie sie in den südlichen Ländern aus Platzmangel notwendig und üblich sind, dazugeschoben. Diesen Bericht hatte die junge Frau, die sich inzwischen einen 2. Kaffee hatte kommen lassen, ganz ruhig gegeben. Dann war sie plötzlich aufgestanden und hatte gesagt, dass sie eigentlich im Begriffe gewesen war, auf den Friedhof zu gehen, wie jeden Tag. Sie habe eine Fotografie ihres Mannes aus München mitgebracht, die sie uns zeigen wolle. Und sie zeigte uns die Fotografie, auf welcher ein junger, dunkelhaariger Mann abgebildet war. Ein Jüngling, wie Millionen andere auch. Ohne irgendetwas Außerordentliches. Mager, mit traurigen Gesichtszügen. Eher ein südländischer Typus, dachte ich, kein bajuwarischer. Und dann hatte ich nicht die Idee oder die Ungeheuerlichkeit gehabt, die junge Hertel zu fragen, ob sie etwas dagegen habe, dass wir, die junge Kanjelias und ich, sie auf dem Friedhof begleiten, sondern die Kanjelias. Alle drei gingen wir dann die Jaime Tres hinauf und bestiegen dann ein Taxi zum Friedhof. Die junge Hertel hatte nicht mehr gewusst, bei welchem Eingang des Friedhofs das Taxi vorzufahren habe, und tatsächlich hat es gerade dort angehalten, wo es das Verkehrteste gewesen war. So irrte die junge Frau hastig, uns fortwährend verlierend, und fand die Grabstelle nicht. Die Situation hätte gar nicht peinlicher und abstoßender sein können, aber wir hatten ja alles so haben wollen. Am Ende standen wir vor einem dieser Tausende von zubetonierten Marmorvierecken, von welchem wir den gerade frisch hineingemeißelten Namen Isabella Fernandez herunterlesen konnten. Die junge Hertel hatte jetzt Tränen in den Augen und versuchte, das von ihr mitgebrachte Foto ihres Mannes an der Marmortafel zu befestigen, was ihr zuerst nicht gelang. Ich hatte aber zufällig den Rest einer Klebebandrolle eingesteckt und pickte damit das Foto an den Marmor. Nach etwa 5 Minuten hatte sie keine Kraft mehr dazustehen und sie bat uns, wir mögen mit ihr aus dem Friedhof hinausgehen. Wir fuhren in die Stadt zurück, entschlossen uns aber dann, die junge Frau, die jetzt den traurigsten Eindruck machte, den man sich denken kann, in ihr Hotel zu bringen. Wieder hatte sie sich ein fürchterliches Hotel als Quartier ausgesucht, dachte ich. Gleichzeitig aber, dass ihr ja gar nichts anderes übrig geblieben ist, dass sie, weil sie ganz einfach nichts besitzt jetzt als ihr fürchterliches Unglück, keine andere Wahl hat, als in dieses entsetzliche Hotel Zenit zu gehen, welches das heruntergekommenste in ganz Calamayor ist und in welches vor allem die 70- bis 90-jährigen deutschen Witwen von ihren Kindern aus Deutschland abgeschoben werden, mit dem Hintergedanken, sie endgültig und auf die billigste Weise los zu sein. 12 Wochen in einem solchen Hotel mit Vollpension kosten nicht so viel wie eine halbe Woche anständig in Deutschland leben, sage ich mir. Ich sehe noch ihr Gesicht, als sie sich verabschiedete. Ich werde dieses Gesicht immer sehen. Mit diesem Bild erwachte ich in meinem Korbsessel auf der Borne und schaute zu den Fenstern der Kanjelias hinüber. Sie hatten Licht und waren also zu Hause. Aber heute, gleich heute, melde ich mich nicht, sagte ich mir. Und wer weiß, ob ich mich überhaupt melde. Ein Mensch in meinem Zustand. Ich werde sehen. Die Dämmerung war da. Ich stand auf, zahlte und ging ins Hotel zurück. Langsam, wie es sich für einen Kranken gehört. Auf dem Molo habe ich ein paar Fischer angesprochen, aber nur kurz, um gleich wieder weiterzugehen. Wir sehen so viel Traurigkeit, sagte ich mir, auf dem Weg ins Meliar. Wenn wir sehen, sehen die Traurigkeit und die Verzweiflung der anderen, während die anderen die unsere sehen. Ich hätte alle meine Energien auf meinen Mendelssohn-Bartholdy konzentrieren sollen und der Gedanke an diese meine Arbeit war mir auf einmal durch die Tragödie der Hertel, die, ja, wie ich gleich wieder denken musste, schon über 1,5 Jahre zurückliegt. Sie liegt in Wirklichkeit schon über 2 Jahre zurück und vielleicht trifft mich jetzt diese Tragödie erst richtig. Und es bohrte und bohrte und machte mich halb verrückt. Auf dem Weg ins Hotel zuerst hatte ich noch bei den Kanjelias läuten wollen, mich dann aber doch beherrschen können und nicht geläutet. Auf dem Weg ins Hotel dachte ich dann, dass ich schon 3-4 Mal in Palma mit meinem Mendelssohn-Bartholdy habe anfangen wollen und nie ist es mir gelungen. Nirgends ist es mir gelungen, auch in Sizilien nicht, auch am Gardasee nicht, auch in Warschau nicht, in Lissabon nicht und nicht in Monza. An allen diesen Plätzen und noch vielen anderen hatte ich immer wieder versucht, meinen Mendelssohn-Bartholdy anzufangen. In alle diese Orte war ich im Grunde nur wegen dieser anzufangenden Arbeit gereist und hatte mich in ihnen so lange als möglich aufgehalten, umsonst bei diesem Gedanken, deprimierte mich naturgemäß mein Weg ins Hotel. Früher hatte ich mir ein Glas Whisky mit aufs Zimmer genommen, jetzt nur ein Glas Mineralwasser. Ich dachte, ich werde schlafen, aber ich schlief nicht. Wenn wir die Sätze im Kopf haben, dachte ich, haben wir noch nicht die Sicherheit, sie auch aufs Papier zu bringen. Die Sätze machen uns Angst. Zuerst macht uns der Gedanke Angst, dann der Satz, dann, dass wir diesen Satz möglicherweise nicht mehr im Kopf haben, wenn wir ihn aufschreiben wollen. Sehr oft schreiben wir einen Satz zu früh auf, dann wieder einen zu spät. Wir haben den Satz zu dem richtigen Zeitpunkt aufzuschreiben, sonst ist er verloren. Die Zeit macht uns alles zunichte, gleich was wir tun. Ich richtete mir die für meine Arbeit notwendigen Schriften und Bücher auf dem mir vom Hotel ins Zimmer gestellten Schreibtisch so zurecht, dass ich schließlich auf die Richtigkeit, also auf die Gesetzmäßigkeit ihrer Anordnung vertrauen konnte. Wahrscheinlich habe ich auch nur deshalb immer wieder mit meiner Arbeit nicht anfangen können, weil die Bücher und Schriften auf meinem Schreibtisch nicht richtig geordnet waren, sagte ich mir. Bevor ich ins Zimmer gegangen bin, habe ich allen ein, wie ich glaube, sehr großzügiges Trinkgeld gegeben. Ich hatte den Eindruck, sie schätzten es ebenso hoch ein wie ich. Sie haben ja immer alles getan für mich, Sie sind so liebenswürdig wie immer. Ich komme 30 Jahre nach Palma und seit über 10 Jahren ins Melia. Den Leuten ist der Österreicher vertraut. Jedes Mal habe ich bei meiner Ankunft gesagt, dass ich eine Arbeit über meinen Lieblingskomponisten schreiben werde, aber ich habe sie bis heute nicht geschrieben. Wenn ich in mein Zimmer 734 komme, ist schon ein Stoß Papier auf dem Schreibtisch, reise ich ab, gibt es den Papierstoß nicht mehr, weil ich ihn vollgeschrieben, aber nach und nach zur Gänze weggeworfen habe. Vielleicht habe ich heuer Glück, sagte ich mir. Ich trat auf den Balkon, aber das grelle Licht, mit welchem die Kathedrale angestrahlt ist, blendete mich und ich zog mich für den Abend endgültig in mein Zimmer zurück, zog die Vorhänge zu und ich glaubte, wie gesagt, einschlafen zu können und konnte natürlich nicht einschlafen. Wie sie das erste Mal nach dem Tod ihres Mannes von München nach Palma geflogen war, hatte sie nach ihrer Rückkehr mit den Sätzen zur Kenntnis nehmen müssen, dass in der Zwischenzeit ihr Geschäft in Trudering ausgeräumt worden war, bis auf einige wertlose Stücke. Die Versicherung, die sie abgeschlossen hatte, noch bei Lebzeiten ihres Mannes, zahlte nicht, weil sie das Geschäft nicht den Sicherheitsvorschriften gemäß abgesichert gehabt hatte, so die Hertel. Daraufhin wurde sie von einer amerikanischen Firma, von welcher sie die meisten Apparate auf Lager gehabt hatte, verklagt. Es ist ein Millionenprozess, so die junge Hertel. Aber einem solchen Menschen ist, dachte ich, ich lag schon 3 Stunden, ohne einschlafen zu können, im Bett, nicht zu helfen. Es gibt tatsächlich Millionen solcher unglücklicher Naturen, die aus ihrem Unglück nicht zu retten sind. Sie fallen, solange sie leben, von dem einen Unglück ins andere, ohne dass etwas dagegen getan werden kann. Ein solcher Mensch ist die junge Hartl, dachte ich. Ich stand auf und legte das Buch von Moscheles, das auf der rechten Seite des Schreibtisches auf dem Buch von Schubring gelegen war, auf die linke Seite, unter das Buch von Nazon. Dann legte ich mich wieder ins Bett. Ich dachte an Beiskam, welches wahrscheinlich völlig eingeschneit und im Frost erstarrt ist. Wie hatte ich nur glauben können, diesen Winter auch nur ein paar Wochen im Beiskamp bleiben zu können? Ich bin doch recht starkköpfig, dachte ich. Beiskamp und alles, das damit zusammenhängt, habe ich vollkommen ausgeschöpft, dachte ich. Wenn wir einen Menschen treffen wie die Hertel, dachte ich, der so unglücklich ist, sagen wir uns gleich, wir selbst sind gar nicht so unglücklich, wie wir glauben. Wir haben ja eine Geistesarbeit. Aber was hat diese junge Frau, außer dass sie ein 3-jähriges Kind von einem Mann hat, der mit 23 Jahren weggestorben ist, auf was für eine Weise immer? Tatsächlich richten wir uns an einem noch unglücklicheren Menschen sofort auf. Und unsere Krankheit, selbst unsere Todeskrankheit, ist beinahe nichts. Anstatt über Mendelssohn schreibe ich diese Notizen, denke ich, und ich muss Elisabeth, meine Schwester, in Wien anrufen. Bis 2:30 Uhr früh schlief ich nicht ein. Ich dachte an meine Arbeit. 10 Jahre aufgeschoben, hinausgeschoben, dachte ich. Und wie ich sie am Morgen anfangen werde, mit was für einem Satz. Und ich hatte auf einmal eine Reihe von sogenannten ersten Sätzen im Kopf. Und an die junge Hertel. Ich hatte nur 2 Stunden geschlafen und war 5:30 Uhr aufgewacht mit diesem Gedanken. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und habe genug. Am Ende haben wir weder uns noch sonst etwas zu rechtfertigen. Wir haben uns nicht gemacht. Und anstatt an den Mendelssohn zu gehen, was ich ja unbedingt vorgehabt hatte und wozu ich im Grunde sogar auf einmal, wie ich 3:30 Uhr früh geglaubt hatte, die idealen Voraussetzungen gehabt hatte, dachte ich nach dem Aufwachen doch nur mehr an die junge Hertel. Ich muss so schnell als möglich auf den Friedhof, sagte ich mir. Ich weiß nicht, aus was für einem Grund auf einmal mit einer entsetzlichen Entschiedenheit. Ich bestellte noch 7:00 Uhr ein Taxi und fuhr zum Friedhof. Dort hatte ich keinerlei Schwierigkeiten, die letzte Ruhestätte des jungen Hertel zu finden. In wenigen Minuten war ich dort. Aber zu meiner Verblüffung standen jetzt auf der betreffenden, in den Beton eingelassenen Marmortafel nicht mehr wie vor eineinhalb Jahren noch die Namen Isabella Fernandez und Hans-Peter Hertel, sondern beide schon eingemeißelt in den Marmor Anna und Hans-Peter Hertel. Ich drehte mich augenblicklich um und ging rasch zu dem neben dem Leichenkühlhaus dienstversehenden Friedhofspförtner. Nachdem ich diesen meine Frage ganz deutlich und, wie ich sehen konnte, selbst auf Spanisch sehr gut verständlich machen hatte können, sagte der Portier nur mehrere Male das Wort Suicidio. Ich lief zum Irrenhaus hinüber, um mir ein Taxi kommen zu lassen, was vom Friedhof aus nicht möglich gewesen war, und fuhr sofort ins Hotel zurück. Ich zog die Vorhänge meines Zimmers zu, schreibt Rudolf, nahm mehrere Schlaftabletten ein und erwachte erst 26 Stunden später in höchster Angst. Beton von Thomas Bernhard mit Peter Simonischek. Ton Hertha Werner und Karl-Heinz Stevens. Technik Angelika Bruchhaus. Regieassistenz Claudia Katanek. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Gerhard. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2005. Redaktion Elisabeth Panknin.